So Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich bin süchtig nach. Oder ich bin verrückt nach. Oder ich bin verrückt auf. Das ist unser Thema heute Nacht und ich frage euch, nach was seid ihr süchtig, nach was seid ihr verrückt? Man kann süchtig sein. Ich habe mir mal ein paar so Beispiele hier aufgeschrieben. Man kann süchtig sein nach Sex, nach Schokolade, nach Männer, nach Pornos, nach Fußball vielleicht, nach einem Golf GTI oder süchtig nach Simpsons oder verrückt auf einen ganz bestimmten Star. Also, da gibt es vielfältige Möglichkeiten und ich bin sicher, dass ganz viele von euch verrückt sind nach oder süchtig nach einer ganz bestimmten Sache oder vielleicht auch nach einem ganz bestimmten Menschen. Wenn ihr mir von euren Verrücktheiten oder von euren Süchten erzählen wollt, dann ruft mich an. 0800 5678 111 kostenfrei die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer oder erste Anruferin. Heute Nacht 30 Jahre alt, Buggy oder Boogie? Buggy. Buggy, ein Mann. Ja. Guten Abend, Domian. Hi, guten Abend, guten Morgen. Du bist süchtig nach was? Richtig, nach Pralinen. Nach Pralinen? Ja, hört sich am ersten Mal gleich witzig an, aber ist es gar nicht. Ja, entschuldige, wenn ich ein bisschen schmunzel. Ja. Im ersten Moment ist es vielleicht auch ein bisschen lustig. Ja, hört sich lustig an, aber mir geht es eigentlich gar nicht so. Ich habe es gerade auch so flapsig gesagt, man kann süchtig sein nach Schokolade. Ja. Das trifft bei dir dann ja fast zu. Pralinen. Wie viel Pralinen isst du denn am Tag? Ich esse am Tag verteilt fast ein Kilo, also ein Paket 500 Gramm und davon zwei Stück bis zum Abend vorm Schlafen gehen. Ein Kilo Pralinen? Ja, richtig. Jeden Tag? Ja, das ist. Morgens stehe ich auf, andere Leute brauchen ihren Kaffee oder ihre Zigarette. Ich esse Pralinen nicht. Ja, ich kann nicht mehr. Ich stelle mir gerade diese Menge vor. Wie viel Schachteln? Wie viel passt in so eine Normalschachtel Pralinen? Wie viel Gramm sind da drin? 500 Gramm. 500 Gramm? In einem Schachtel normal. Das ist ja ein Ding. Was für Pralinen bevorzugst du denn? Ist das egal? Es ist eigentlich egal. Ich habe einen Freund, der besorgt mir die auch. Schon allein wegen die Kosten her. Wie, der schenkt dir die? Nein, ich bezahle ihm die schon. Ich lebe von Sozialhilfe. Mhm. Und der besorgt mir die dadurch. Dadurch, dass er die billiger kriegt, verstehe ich schon ab und zu mal, dass er mir die holen kann. Er findet das selber nicht so toll, weil der arbeitet wahrscheinlich bei Aldi und kriegt sie noch ein bisschen billiger. Nein, es ist bei so einer De Beutler. Achso, ja. Okay. Mhm. Und er denkt dann selber, er fühlt sich dann wie so ein Dealer, aber ab und zu muss ich überreden, es geht nicht anders. Ich glaube, von Kosten ist es unmöglich, den vollen Preis zu bezahlen. Ja, sag mir mal, wie viel du dafür jetzt, sagen wir mal, im Monat ausgibst, obwohl, wenn du es auch billiger bekommst. Im Monat gebe ich gute 500 Mark dafür aus. 500 Mark für Pralinen? Schokolade, ja, richtig. Und warum Pralinen? Warum nicht auch eine profane Tafel Schokolade? Zwischendurch auch mal gern, aber lieber nur die Pralinen. Mhm. Ab und zu, wenn wirklich gar nicht mehr da ist, tut es auch mal eine Tüte Chips. Mhm. Aber sonst eigentlich nur die Pralinen. Buggy, jetzt ist natürlich die nächste große Frage, ist klar, ne? Wie viel wiegst du? Ja, 210 Kilo. 210 Kilo? Ja, richtig. Ich habe aber schon ein bisschen abgenommen. Wie lange ist denn schon so Unmengen von Pralinen? Also ich bin seit 10 Jahren bin ich übergewichtig. Ich habe aber seit 5 Jahren meine regelmäßige Packungen und bin eigentlich so seit 5 Jahren, wo ich wirklich sagen muss, ich esse morgens bis abends nur noch diese Schokolade. Du isst nie was Ordentliches, keinen Apfel, kein Steak, gar nichts. Ja, gar nichts, kriege ich nicht mehr runter. Aber wie kann man denn da leben? Da wird man doch krank von. Ja, ich bin krank. Ich bin krank, muss ich selber zugestehen. Du musst schwerst krank eigentlich sein mittlerweile. Wenn du, wie viele Jahre? 5 Jahre isst du? Seit 5 Jahren esse ich von morgens bis abends diese Schokoladenpralinen. Das kann ich eigentlich gar nicht glauben. Ja, kann ein Mensch 5 Jahre nur von Pralinen leben? Ja, das hat auch schon so mit angefangen, dass meine Freunde mir halt die Wohnung umstellen mussten. Ich lebe also wirklich jetzt nur noch auf 50 Quadratmeter. Ich habe ein Wohnzimmer mit einer Schlafnische, mit meinem Bett, mit einer Dekubitus-Matratze. Weil das anders gar nicht mehr möglich ist. Ich habe auch alles Nötige, was ich brauche, um mir rum. Mhm. Weil ich halt wirklich, ich traue mich nicht mehr raus. Ich wollte gerade sagen, du gehst wahrscheinlich dann kaum raus. Nee, gar nichts mehr. Ich musste mein Auto abgeben. Ich hatte ein Auto bis vor 7 Jahren. Das musste ich abgeben. Mhm. Wurde zu klein. Ich habe dann alles probiert. Habe mit dem Macher gesprochen. Das ging dann auch nicht. Konnte man nicht so machen. Und wie gesagt, ich lebe jetzt seit 5 Jahren. Also ist wirklich super selten, wenn ich mal rausgehe. Ich muss jetzt nochmal auf diesen Ernährungsaspekt kommen. Seit 5 Jahren wirklich nur Pralinen? Seit 5 Jahren, richtig, ja. Du hast morgens, ich stehe morgens auf und der erste Griff ist direkt in meiner Schüssel und dann. Du hast seit 5 Jahren kein Brot gegessen? Nein. Kein Fleisch gegessen? Gar nichts. Kein Gemüse gegessen? Ich habe zwischendurch eine Therapie gemacht, da musste ich Tabletten nehmen. Und ist ja das Einzige. Also weißt du, ich bin im Moment völlig ratlos oder entsetzt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Mensch das erträgt oder dass man leben kann, 5 Jahre nur von Pralinen. Ja, muss ich sagen, es gibt noch Schlimmere, die mit Sicherheit noch mehr übergewichtiger sind als ich. Woher kriegst du deine Vitamine, deine Mineralstoffe? Ich habe keine mehr. Wie gesagt, ich bin schilddrüsenkrank, ich habe meine kompletten Gelenke sollten operiert werden. Ich aber selber habe Angst vor der OP, weil der Arzt mir sämtliche Risiken aufgezählt hat aufgrund meines Gewichtes. Mhm. Und deswegen, ich bin so weit, dass ich sagen muss, ich will nicht mehr. Ich esse. Solange ich mal essen kann, kann ich essen. Du hast gerade deinen Arzt erwähnt. Was sagt denn überhaupt dein Arzt zu der ganzen Misere? Ja, er sagt selber, er ist der Meinung, das liegt wohl an meiner Kindheit, dass da wohl irgendwas geschehen ist, was ich nicht so ganz verdaut habe. Ja gut, das hilft dir jetzt auch relativ wenig weiter. Ja, richtig. Weiß der das denn mit dieser Pralinensucht? Ja, richtig, das weiß er. Hat er dich denn noch nicht irgendwie mal versucht zu überreden, dass du in eine Klinik gehst? Doch, ich war schon in Therapien, alles. Ein Dreivierteljahr, aber hat alles nichts genützt. Ich war in Selbsthilfegruppen. Warst du in einer psychosomatischen Klinik? Da war ich nicht drin. Ich war zwar beim Psychologen, aber ich war nicht selber in so einer Klinik drin. Aber warum nicht? Das verstehe ich nicht. Ich habe Angst. Ich muss sagen, ich habe Angst vor. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Ich höre so vieles in den Nachrichten. Ich bin weder Mediziner noch bin ich Psychologe, aber ich könnte schwören, dass wenn du überhaupt nur einen Hauch von Chance noch hast, dann durch eine langmonatige stationäre Behandlung in einer psychosomatischen Klinik. Ja, das mag sein, aber ich sagte immer, ich war jetzt 3/4 Jahr immer in der Behandlung. Das hat mir nichts gebracht. Ich weiß nicht, was es noch geben sollte, wenn ich noch heilen könnte, sag ich mal. Ja, du hast es aber nicht ausprobiert, Mensch. Du warst doch noch nicht in einer Klinik. In der Klinik selber habe ich Angst. Ich weiß nicht, wie ich da untergekommen werde. Ich weiß nicht, wie ich behandelt werde, weil ich halt so ein Einzelfall bin. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass du, ich sage es jetzt mal ganz brutal, dass du fett zu Hause stirbst. Ja. Ist das attraktiver als die Angst eventuell auszuhalten, dass dir in der Klinik etwas passiert, was dir vielleicht nicht so gefällt? Ich würde mir eher sagen, die Angst, die bei mir eine große Rolle spielt, ist, dass ich nicht weiß, wie ich behandelt werde. Vor was hast du denn Angst, dass du behandelt wirst? Ich weiß nicht, wie ich behandelt werde, was los ist, wenn ich jetzt mal da bin. Ich bin sicher, dass du ordentlich behandelt wirst. Das geht seit 10 Jahren so mit dem Übergewicht. Ja, richtig. Du bist jetzt 30 Jahre alt. 30 Jahre, ich werde übermorgen 31. Ja, wie war das denn bis zu deinem 20. Lebensjahr? Warst du da ein normaler Junge? Ja, das heißt normal, ich war eins, ich war immer, meine Größe habe ich eigentlich mal beigehalten. Ich bin 1,65. Und damals habe ich eigentlich immer so mein Normalgewicht gehabt, so ein bisschen Übergewicht, klar, 70 Kilo, 75 Kilo, aber halt nicht so richtig Übergewicht. Ich habe früher Sport gemacht. Ich war im Fußballverein tätig. Aber wie kam das denn, dass mit dem 20. Lebensjahr ungefähr dann plötzlich alles anders wurde? Bitte? Wie kam das denn, dass dann eben mit dem 20. Lebensjahr plötzlich alles anders wurde? Ja, das fing an halt, dass ich immer halt, die Hosen wurden enger. Und dann habe ich mir halt neu geholt und dann nach 2 Wochen waren die schon wieder enger und immer weiter. Und irgendwann habe ich mal gemerkt, dass ich eine Größe habe, die eigentlich schon unzumutbar ist. Und selbst im Geschäft, die fingen dann schon an, die kannten mich ja schon. Mhm. Die mich dann von sich aus selber zu einem Spezialisten schickten, von wegen, sie brauchen jetzt diese und diese Hosengröße. Mhm. Verstehe, also es hat dann kontinuierlich, allmählich immer mehr zugenommen. Du hast immer mehr zugenommen. Ja, und mit eigentlich auch bewusst, muss ich dazu sagen. Ich habe 2 Freunde nur noch. Eine davon besorgt mir das halt immer die Schokolade und die andere, die ist dann halt diejenige, die auf mich einredet. Ich verstehe sie auch, sie hat auch recht, aber es ist schwierig, es ist verdammt schwierig. Ich habe es gerade akustisch nicht verstanden. Sind 2 Freunde oder eine Freundin? Ein Freund und eine Freundin. Ein Freund und eine Freundin, ne? Ja, hast du Eltern noch? Bitte? Hast du noch Eltern? Nee, habe ich nicht mehr. Wann sind die gestorben? Mein Vater ist vor 15 Jahren gestorben und meine Mutter vor 21 Jahren. Wo bist du aufgewachsen? Ich bin hier bei meiner Tante in einem Nebenhäuschen. Ich bin da Nebenmieter, wenn man so sagen. Hat die denn noch aber Kontakt? Ja, ganz, ganz wenig. Sie bringt hier den Müll, stellt den Müll raus, bringt hier die wichtigste Post rein und das war's dann auch. Hast du, als du noch relativ fit warst, was gelernt? Ich habe was gelernt, ja. Was hast du? Ich bin Garten- und Landschaftsbauer. Und wann hast du deinen Beruf aufgeben müssen? Mein Beruf habe ich aufgehört auf meinem 25. Geburtstag. Und dann fing es an mit den Pralinen. Ja, meine netten Arbeitskollegen schenkten mir damals selber Pralinen und hatten mich damit selber verspottet. Und da war für mich dann auch natürlich so ein Abdruck, der bleibt. Ne? Was trinkst du am Tag? Ich trinke Wasser. Wasser, also nicht auch noch Cola drauf oder nein, so? Nein, gar nichts, es ist nur noch Wasser. Sag mal, kann man denn, mir gehen tausend Sachen durch den Kopf, weil ich das nicht nachvollziehen kann, dass man 5 Jahre lebt nur mit Pralinen. Wie ist denn das mit deiner Verdauung, wenn man nur Schokolade isst? Kannst du überhaupt noch einmal aufs Klo gehen? Ja, das ist auch deswegen auch dieses große Bett, was ich habe. Ich habe ein DK. Was heißt das? Ein Dauerkatheter ist das. Ja. Den habe ich gelegt bekommen, aufgrund meiner Insuffizienz halt. Und jetzt ist halt das Gespräch, dass ich, ob ich von der Krankenkasse einen Rollstuhl verschrieben bekomme. Also ein Katheter für den Urin jetzt, oder was? Ja, richtig. Mhm. Richtig. Und ob ich dann halt diesen Rollstuhl bekomme, der halt dann in meinem Bett irgendwie festgemacht wird, weil es halt wirklich nicht mehr möglich ist. Kannst du denn ganz normal das große, ich muss dich jetzt noch indiskret fragen, weil es mich nur mal interessiert, kannst du das große Geschäft denn normal absolvieren, wenn du schwierig. Nur Schokolade in dir hast? Schwierig. Ich hatte schon 3 Darmöffnungen. Und dadurch ist es möglich, sonst wäre das auch gar nicht mehr möglich. Das heißt, man hat dich operieren müssen, damit du ausscheiden kannst? Richtig, ganz genau. Das ist ja hochdramatisch, was du mir erzählst. Ja. Warum hast du jetzt heute Abend hier angerufen? Ich schaue deine Sendung jeden Abend. Mhm. Und es war schon mal das Thema Sucht, aber da kam ich leider nicht durch. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht ist ja da mal was, was mir so ein bisschen Anhieb geben könnte, dass man wirklich weiter so eine Therapie durchzuziehen. Oder es gibt ja solche Stätten, wo man wirklich einziehen kann. Ja, also du hast dich noch nicht ganz aufgegeben, ne? Nein, noch nicht, also ich will schon den Weg suchen, aber es ist halt dieser schwere Punkt. Du bist 30 Jahre erst alt, habe ich gerade gesagt. Richtig. Ich könnte mir vorstellen, dass du früher normale und auch große Träume von deinem Leben hattest, wie du gerne leben möchtest. Ja, wie? So. Beschreib mir das mal, was waren so deine Vorstellungen? Ja, meine Vorstellungen, ich wollte später früher mal, wollte ich eigentlich eine Frau, eine Familie. Mhm. Ich wollte später was aufbauen, meine Familie was bieten können. Mhm. Und naja, irgendwann auch mal Urlaub machen. Mhm. Und meine Kindern was bieten vor allem. Mhm. So. Dieses ist alles noch möglich, Buggy. Dieses ist alles noch möglich. Du kannst auch mit 35 Jahren noch eine Familie gründen oder mit 40 Jahren. Dafür musst du allerdings etwas tun. Und ich habe den Eindruck, wie du mir das jetzt gerade geschildert hast, dass du dich hast auch sehr gehen lassen in den letzten Zeiten. Ja. Und dass du sehr wenig diszipliniert mit dir umgegangen bist. Ja. Mir ist klar, dass du das alleine nicht in den Griff bekommst. Das meine ich nicht mit diszipliniert. Ich meine, dass du dich gehen lässt in dem Sinne, dass du dich nicht in den Hintern trittst, um Hilfe zu finden. Hört sich so einfach an, aber nur wen, wenn man das Feuer hat. Nein, deine Freunde können dir auch nicht helfen. Ich komme alleine gar nicht raus, Domian. Ja, das muss jetzt alles eingefädelt werden. Du musst in eine Klinik, basta, da gibt's gar nichts zu diskutieren. Mhm. Und ich bin ganz sicher, wenn das gut vororganisiert ist und recherchiert ist, wirst du ordentlich behandelt in der Klinik. Es gibt so wunderbare psychosomatische Kliniken, wo tolle Psychologen arbeiten. Mhm. Und die dir nichts Böses und Übles tun. Das ist deine einzige Chance zu überleben. Sonst bist du in kürzester Zeit tot. Du bist schon halbtot, wie du es mir geschildert hast. Und du hast eine Chance, noch wieder es wieder hinzukriegen, wieder Fuß zu fassen, wieder Boden unter dich zu bekommen. Und weißt du, was ich glaube? Die Tatsache, dass du hier angerufen hast, das merke ich so oft bei Leuten, die so richtig, wirklich in der Scheiße drin hängen. Das ist immer der allererste Schritt, hier das Gespräch zu suchen. Und glaube mir, ich habe so viele Briefe bekommen von Leuten, die ähnlich schlimm dran waren wie du in anderer Hinsicht, die mir dann hinterher geschrieben haben, das war der erste Schritt bei dir, Domian. Ich habe hinterher das und das und das und das getan, mir geht es heute wieder gut. Und ich bin so froh, dass ich den Mut damals hatte, bei dir in der Sendung anzurufen. Und das sehe und hoffe ich bei dir jetzt auch. Gut, ich will es probieren. Ich so, jetzt lasse ich dich aber nicht allein. Du weißt, dass ich eine Psychologin hier habe. Ja, richtig. Das ist heute die Elke Donalski. Mhm. Und du wirst jetzt mit Elke dezidiert besprechen. Das möchte ich aber nicht so gerne, Domian. Ich bitte dich darum. Die Elke ist eine so fantastische Psychologin. Die kann dir zumindest Adressen von guten psychosomatischen Kliniken geben. Ne, die habe ich ja noch selber. Ja, das möchte ich nicht. Das ist mir dann doch ein bisschen unwohl. Das erstmal so. Ich werde es erstmal mit meiner Freundin sprechen. Mhm. Dass ich vielleicht telefonischen Kontakt aufnehmen kann und dann mich mit mir in Verbindung setzen kann, weil ich dann da mal diese Klinik besuchen kann. Ich will das nicht aufreden, aber ich habe es dir angeboten. Nee, es geht von dir. Alles Gute. Danke. Und das gäbe ich darum, dass wir uns vielleicht in einem halben Jahr nochmal widersprechen könnten. Ich rufe an. Und wenn du mir dann etwas erzählen würdest, was eine Erfolgsgeschichte ist. Ich hoffe. Alles Gute. Ich danke trotzdem, Dunja. Tschüss, Buggy. Tschüss. Danke. Tschüss. Jetzt haben wir sehr ernst angefangen mit unserem Thema. Ich bin süchtig nach oder ich bin verrückt nach. Das frage ich euch auch, so heißt nämlich unser Thema heute Nacht. Übrigens habe ich gestern angekündigt, dass wir heute erst um Viertel nach im Fernsehen sind. Da hat sich einiges verändert. Wir waren nun doch schon pünktlich um eins hier. Also, es gibt sehr ernstzunehmende Süchte. Darüber können wir uns unterhalten. Nach was seid ihr süchtig? Es gibt aber auch sehr schrullige und schräge Sachen. Deshalb erweitere ich die Fragestellung noch in der Hinsicht, nämlich ich frage, nach was seid ihr verrückt? Und das kann ja alles Mögliche sein. Und wenn ihr mir das erzählen wollt, dann ruft mich ganz einfach an. 0800 5678 111. Oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Ich begrüße ganz herzlich Kathi und die ist 19. Hallo Kathi. Ja, hallo. Ja. Guten Abend oder guten Morgen, ja gesagt. Was ist deine Sucht? Ja. Deine Verrücktheit? Ja, ist eher eigentlich eine Verrücktheit, aber man kann das schon fast als Sucht bezeichnen. Also vor 2 Jahren fing das an, also wir waren im Sommerurlaub in Spanien und da war es wirklich tierisch heiß und ja, ich habe am Strand gelegen und ne, damit ich auch braun werde. Mhm. Ja, und dann habe ich immer so tierisch geschwitzt und dann habe ich mich sehr oft da geduscht. Also ich stand da wirklich eine halbe Stunde unter der Dusche, unter der kalten Dusche, damit mir also wieder ein bisschen kälter wurde. Mhm. Ja, und es ist jetzt irgendwie ein bisschen schlimmer geworden. Also ich dusche mich jetzt schon 3-mal am Tag und meine Haut ist auch nicht mehr so gut. Also ich fühle mich dann immer irgendwie so ein bisschen ausgetrocknet, wenn ich nicht geduscht habe. Also, ich würde mal sagen, 3-mal am Tag ist vielleicht noch nicht so ganz schlimm. Es kommt auch sehr oft vor, dass ich 2-mal am Tag dusche. Ja. Aber ich mache ja keinen Sport oder so. Ja, aber dann gibt es ja nun auch wirklich wunderbare Creme, Hautcremes und feuchtigkeitsspendende Waschlotionen und weiß ich was. Also 3-mal am Tag. Ja. Finde ich, ist übertrieben, aber vielleicht noch im Rahmen dessen, wo man das selbst in den Griff kriegen kann. Ja. Wenn du mir jetzt gesagt hättest, dass ich dusche 10-mal am Tag, dann würde ich sagen, du musst sofort zum Psychologen. Ja. Aber ich würde sagen, hier in diesem Fall, ist es dann auch schon mal mehr? Ja, also eigentlich eher selten. Also 3-mal, ich stehe halt auf, auch gerne mal eine Stunde eher, damit ich richtig lange duschen kann vor der Schule. Ja, wie lange duschst du? Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Ja, 20 Minuten. So lange? Ja. Bist du Jack im Kopf? Ja. 20 Minuten ist viel zu lang. Da trocknet die Haut nur wirklich aus. Ja. Nee, und wenn ich mich dann eincreme nach dem Duschen, dann ist das immer ganz komisch. Dann ist das so ein ganz komisches Gefühl auf Haut. Das kann ich überhaupt nicht haben. Dann würde ich am liebsten sofort nochmal duschen. Ich lasse es jetzt auch schon sein. Und Und wann wird das zweite Mal geduscht? Ja, nach der Schule. Nach der Schule auch wieder 20 Minuten? Ja, das ist dann nicht, ja, nicht ganz so lange. Also einmal so drüber duschen. Ich wasche mir auch nicht jedes Mal die Haare, also wirklich Verkaufer. Und das dritte Mal? Ja, vorm Schlafen gehen. Vorm Schlafen gehen? Ja. Und dann lebst du alleine? Bitte? Lebst du alleine oder bei deinen Eltern? Nein, ich lebe noch bei meinen Eltern. Und deine Eltern müssen eine horrende Wasserrechnung wahrscheinlich zahlen, ne? Ja, das auch wohl. Aber meine Mama ist da eher besorgt wegen der Haut. Mhm. Ja. Hast du den Eindruck, dass es schlimmer wird? Nee. Also es gab schon mal eine Zeit, da habe ich wirklich Seife mit in die Schule genommen und bin dann in jeder Pause aufs Klo gerannt, hat mir noch die Hände gewaschen, die Arme. Und das ist schon besser. Das ist wirklich schon besser. Das ist interessant. Das heißt, du kannst selbst bei dir doch schon da was noch bewegen. Ja, doch. Jetzt versuche dir doch mal eine Aufgabe zu stellen. Oder stell dir eine Aufgabe. Wir müssen es schaffen, dass das einmal Duschen am Tag wegfällt. Auf welches Duschen könntest du am ehesten verzichten? Also wenn überhaupt? Na, nach der Schule. Nach der Schule? Ja. Jetzt versuch doch mal, Kathi, das muss ja jetzt nicht gleich für immer sein, sondern vielleicht so für die nächsten 2-3 Tage, dir das mal vorzunehmen. Und jeder Tag, an dem du jetzt dann nur 2-mal geduscht hast, ist ja so ein kleiner Sieg. Und je mehr Tage du schaffst, desto besser ist es. Ja, das stimmt schon. Also ich würde das an deiner Stelle erstmal alleine ausprobieren, bevor du da professionelle Hilfe suchst. Ja. Ja, also ab morgen schon, abgemacht? Ja. Morgen nur vor der Schule und abends vor dem zu Bett gehen. Ja, man abprobiert. Ja, ich höre schon. Abgemacht? Ja. Tschüss, Kathi. Okay, tschüss. Der Akku piept. Ihr Lieben, ich sag euch mal was zwischendurch. Überschrift, Stichwort Domian von Sinnen. Wenn ihr die Hella von Sinnen und mich im Rahmen einer Buchlesung vielleicht gerne mal kennenlernen wollt und auch das eine oder andere Wort mit uns sprechen wollt, dann solltet ihr am Sonntag hier nach Köln kommen ins Gloria, ins Theater Gloria, um 19.30 Uhr. Das Gloria befindet sich in der Apostelstraße. Da gibt es nämlich eine Benefizveranstaltung zugunsten des schwul-lesbischen Jugendzentrums Anyway. Und die Hella und ich lesen aus unserem aktuellen Buch dort vor. Nächste Woche Sonntag, 19.30 Uhr im Gloria in Köln. Das ist in der Apostelstraße 11. Jetzt aber wieder zurück zum Stück und es geht weiter mit Matthias. Und Matthias ist 35 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Ja. Wir hatten schon mal zusammen gesprochen. Ist nicht wahr. Ja, oder ist jetzt 5 Jahre her? 5 Jahre kann nicht sein, so lange gibt es diese Sendung noch nicht. Wetten? 4,5 erst. Oder 4,5, ja gut. Mhm. Kann ich mich nicht so richtig daran erinnern. Es sind mittlerweile fast 8000 Gespräche, die ich hier geführt habe. Ja, aber mein Thema heute, ich bin süchtig nach Pornofilmen. Süchtig nach Pornofilmen? Ja. Wie viel guckst du denn so pro Tag? Unterschiedlich. Ich habe circa 80 bis 120 Stück. Die hast du archiviert zu Hause? Genau. Ja. Und du leihst dir immer noch fleißig welche aus? Ich leihe mir fleißig welche auf und... Überspielst sie dann? Richtig. Ja. Kaufst du dir auch schon mal welche? Nein. Das nicht. Das Ausleihen ist günstiger. Ja. Was sind das für Pornofilme? Alles Mögliche, außer Kinderpornos, das lehne ich absolut ab und Hardcore und schwulen Pornos. Also keine schwulen Pornos? Nein. Keine Hardcore, das heißt also mit Kaviar solche Sachen? Nein, das nicht. Das auch nicht. Also sonst die ganze, Palette heterosexueller Sexualität? Genau, die ganze Palette. Inklusive SM-Geschichten ja, und so. Ja, bisschen SM auch. Ja. Wie fing das an? Wie lange machst du das schon? Wie fing das an? Seit 4 Jahren vielleicht. Das ist noch nicht so lang. Mhm. Daher, weil ich keine feste Partnerin habe, fühle mich sehr einsam. Mhm. Kann ich mir das denn so vorstellen, dass du wirklich dann jeden Tag zu einer bestimmten Zeit oder Abendstunde dann vor deinem Fernseher sitzt, Pornos guckst und onanierst? Fast jeden Tag. Fast jeden Tag? Fast jeden Tag. Und bei der großen Auswahl hast du auch immer wieder neue Reize dann, ne? Ja. Ich kann mich nicht satt sehen. Wieso, weiß ich nicht. Mhm. Es vergeht kein einziger Tag bei dir ohne Pornokonsum. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Jetzt sag, versuch doch noch mal so eine Stundenzahl mir zu nennen. Wie viele Stunden am Tag du damit verbringst? Wie viele Stunden? Mhm. Das ist vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde, kommt drauf an. Mhm. Wie viel Zeit ich habe. Es gibt aber auch mal Tage, da ist gar nichts. Mhm. Ach, das doch dann. Das kommt auch mal vor, weil wenn ich unterwegs bin oder so und oder mal bei Freunden oder so übernachte, dann nehme ich ja nicht... Dein Videogerät mit. Ja, so ungefähr. Was machst du vom Beruf? Ich bin im Moment arbeitslos. Ja, das heißt, du hast auch viel Zeit und dann ist die Verlockung vielleicht besonders groß, mal an das Gerät zu gehen. Und das ist richtig. Mhm. Und du hast keine Beziehung im Moment? Ja, seit 4 Jahren etwa. Mhm. Das ist genau parallel gelaufen dann, ne? Das ist genau parallel gelaufen. Also, ich habe ja gar nichts dagegen und praktiziere das ja auch, ab und zu mir mal solche Filmchen anzugucken. Finde ich cool. Aber ich glaube, wenn man das zu sehr übertreibt, dass man da sich irgendwie auch gerade nicht immer was Gutes tut. Kann das sein? Liege ich da bei dir auch richtig? Ich habe oft ein sehr komisches Gefühl danach. Mhm. Sehr komisches Gewissen. Macht dich das denn überhaupt immer noch so richtig an und geil? Ich könnte mir vorstellen, wenn man das zu oft sieht, das merke ich bei mir schon, wenn ich mir zu oft Filme angucke, dann taunt es mich überhaupt nicht mehr an, weil ich alles kenne. Interessant ist es nur, wenn es lange verteilt ist. Es gibt Zeiten, da kriege ich keinen richtig hoch und weiß nicht. Also die viel bessere Alternative wäre ja live eine Frau, ne? Ja, wo finden? Ja. Im Puff gehe ich nicht, Geld gebe ich dafür nicht aus. Wo hast du denn früher, ich meine, du bist jetzt 35 und bis zu deinem 31. Lebensjahr ist alles normal gelaufen, wo hast du denn früher deine Beziehung, deine Freundinnen kennengelernt? Ich habe sehr wenig Erfahrung in diesem Gebiet. Wie viele Frauen hattest du denn schon? Wenn ich mal ganz ehrlich bin, ganz ehrlich, vier. Mhm. Naja, nur okay, aber immerhin. Waren das einfach nur so Sexbeziehungen oder waren das auch längere Beziehungen? In der Regel nur Sexbeziehungen. Nur Sex. Also du hast mit vier verschiedenen Frauen schon doch geschlafen. Das ist richtig. Ja. Aber noch keine längere Beziehung gehabt. Nein. Wie kommt das? Matthias, wie kommt das? Ich weiß es nicht. Ich bin etwas übergewichtig, aber daran kann es ja nicht liegen. Nee, mit Sicherheit nicht. Nee. Mit Sicherheit nicht. Und ich könnte mir auch denken, dass du eine Sehnsucht danach hast, vielleicht mal eine Beziehung aufzubauen oder auch in einer Beziehung zu leben. Absolut. Ich sehne mich sehr danach, weil dieses, man kann nachts nicht schlafen, man hat dieses, ich kenne ja, wie das Gefühl ist, wenn man verliebt ist. Ich war einmal in eine Frau verliebt und bin sehr enttäuscht worden. Einmal erst verliebt? Ja. Aber du kennst das Gefühl? Ich kenne das. Ja. Und dann habe ich, also zweimal bin ich verliebt, ich habe eine Freundin, eine sehr gute Freundin, das ist meine beste Freundin, die Frau weiß, dass ich sie unheimlich liebe, aber da habe ich, das ist für mich wie jetzt, wir haben eine Beziehung wie Bruder und Schwester. Also da entwickelt sich keine Liebesbeziehung? Nein, ich habe sie in Köln auf dem Domplatz vor hunderten Leuten habe ich sie gefragt, ob sie mich heiraten will. Aber das wollte sie nicht. Gut, das muss man dann akzeptieren, so traurig das dann vielleicht auch ist und so schwer. Das heißt, du müsstest eigentlich Ausschau halten nach einer anderen Frau, nach anderen Bekanntschaften. Aber die schneien dir nicht in deine Wohnung, Matthias. Das ist richtig. Was hast du zu Hause, ein Stubenhocker? Ja, siehst du, das ist genau falsch. Das ist genau falsch. Was hast du denn schon unternommen, um Frauen kennenzulernen? Ich habe mal eine Anzeige geschaltet in der Zeitung, wo ich auch auf die, wo auch so gut wie gar nichts rübergekommen ist. Gut, das heißt ein einziger Versuch. Hast du einen Computer? Bist du im Internet? Nein. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Da gibt es auch vielfältige Chancen, Bekanntschaften zu schließen. Ich verspreche mir einiges davon, weil ich einen Wohnungswechsel plane und ich habe da Arbeit in Aussicht und das ist in deine Richtung etwa. Also, A und O, wenn man in einer solchen Einsamkeit steckt, ist, dass man den Schritt schafft raus in die Welt, sage ich jetzt mal so ganz allgemein. Du musst einfach die Chance dir selbst schaffen, Leute, sprich Frauen, kennenzulernen. Dass das nicht direkt am Anfang gleich dann die große Liebe sein wird und gleich funktioniert, ist klar. Aber du darfst nicht in der Stube hocken alleine. Und das macht deine Sexualität letztendlich auch kaputt, wenn du dir nur Pornos reinziehst. Das habe ich mir auch schon. Ja, das ist scheiße. Und du bist ja noch nicht alt, du bist ein Mann in den besten Jahren, ein junger Mann in den besten Jahren. Du musst versuchen, Menschen und Frauen kennenzulernen. Geh raus, unternimm was, versuche dich irgendwelchen Clubs anzuschließen. Ich bin ja schon in einem Club und spiele leidenschaftlich gerne Stildart. Also, aber wir sind uns, glaube ich, auch einig. Ich glaube, du kapierst, was ich meine. Ne? Ich weiß, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Und ich wünsche dir super viel Glück, dass du eine Frau kennenlernst. Und wenn wir uns in 5 oder 4,5 Jahren wieder sprechen, dann erzählst du mir von... Nein, so lange möchte ich nicht warten. Matthias, guck nicht mehr so viel Pornos. Es kommt, glaube ich, nicht gut an in dir. Ja, ich habe oft ein sehr schlechtes Gewissen deswegen. Ja. Such dir eine Frau, das ist viel besser. Wenn ich eine finde, die sind vergeben. Ach, es gibt auch freie. Ich habe eine liebe, nette Frau kennengelernt, die ist auch vergeben. Ja, es gibt auch freie Frauen. Ja, wo? Ach. Die musst du suchen, die kann ich dir nicht in einem kleinen Paket zuschicken, das geht leider nicht. Ich glaube, dann wärst du der gefragte Mann. Das glaube ich auch. Matthias, alles Gute und viel Glück. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Sascha, 25 Jahre, hat auch angerufen zum Thema, ich bin süchtig nach oder verrückt nach. Ne? Hallo. Ja, einen wunderschönen Morgen. Sascha, ich seid immer erst so vorsichtig. Ja, erstmal zu deiner Sendung ein ganz großes Kompliment, muss ich echt sagen, 100%ig. Danke. Kann ich echt nicht klagen. Freue ich mich, danke für das Kompliment. Ja, da meine ich für. So, jetzt aber zum Thema. Ja, also ich bin süchtig nach Gruppensex, das heißt Sex zu dritt. Aha. In welcher Konstellation? Mann, Mann, Frau, Frau, Frau, Mann? Also Mann, Doppelfrau. Mann, also du mit 2 Frauen. Richtig. Aha. Wie fing diese Sucht an? Wie bist du auf den Geschmack gekommen? Ich habe nämlich auf den Geschmack gekommen. Meine Freundin ist mal mit einer anderen Person da gewesen. Ja, und irgendwie hat sich das da mal zu ergeben. Wie lange ist das her? 3 Jahre ungefähr. 3 Jahre. Und wie oft ist es seitdem passiert? Ach, schon ziemlich oft. Na, wie viel mal? 10, 15, 100? Oh, ich zähle schon nicht mehr. So oft? Immer mit deiner Freundin und einer anderen Frau? Richtig. Das heißt, du bist also immer noch in festen Händen? Ich bin immer noch in festen Händen, unglücklich dabei. Und glücklich? Ja. Ja. Und ist es denn auch immer dieselbe dritte Partnerin oder wechselt die dritte Person auf jeden Fall? Es war schon mal gelegentlicher Wechsel dabei. Also aber zurzeit ist es wieder ein und dieselbe Person. Wird das denn dann auch nicht ein bisschen langweilig, wenn man das so viele Jahre in einer solchen Konstellation macht? Ach nö, also man kann sich da mal neue Ideen einfallen lassen. Du lässt dich dann sehr schön verwöhnen von den Mädels. Ja, und gebe das selber auch wieder zurück. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. warum hast du denn jetzt angerufen zum Thema süchtig? Süchtig hat ja dann auch so ein bisschen was Problematisches. Oder ist es nicht problematisch? Es ist einfach eine Verrücktheit. Es ist eine richtig große Verrücktheit von mir. Mhm. Jetzt doch nochmal, damit wir uns das alle richtig gut vorstellen können, nehmen wir mal einen Monat im Leben von Sascha. Mhm. Wie viel Mal kommt das denn in diesem Monat vor? Ach doch, auch schon ziemlich oft. Naja, ziemlich oft ist noch keine Zahl. Ja, so mindestens 10 Mal. Ja, das ist viel. 10 Mal im Monat? Mhm. Das ist wirklich viel. Wie lange dauert denn immer so eine Session, eine Sex-Session mit Sascha? Ja, ich hab's schon mal gebracht auf 9 Stunden. Auf 9? Toll, dann bist du ein guter Liebhaber. Mhm. Ne? Und du schaffst auch, bist auch dann Manns genug, um die beiden Mädels rundherum zufriedenzustellen. Ja, mit allen drum dran, was dazu gehört. Mit allen drum dran. Mhm. Ob es jetzt mal eine Massage ist oder Federspiele. Mhm. Das heißt, ihr zelebriert das auch richtig. Das geht nicht nur so rupp-zupp und zapp-zapp, sondern es gibt richtige schöne Sachen rundherum. Ja klar, also erzähl doch mal, also Federspiele macht ihr was noch? Massagen? Ja, Massage, ist das auch in der Badewanne. Mhm. Zu dritt? Mhm. Hast du so eine große Badewanne? Ja, ich schätze mal so 1200 Liter passen rein. 1200 Liter? Mhm. Das ist ja ein richtiger Whirlpool dann. Ja, kann man so nennen. Ja. Aber halt ohne Will. Ja. Also Badewannenspiele, was noch? Ja, auch je nachdem, was uns gerade mal so einfällt. Auch so SM-Spielchen? Nee, gar nicht. Das nicht? Also das soll schon auf normale Art und Weise stattfinden. Du bist mit der einen Frau fest zusammen. Mhm. Ist die nicht dann doch ab und zu eifersüchtig gewesen, am Anfang zumindest? Nee, gar nicht mal. Da habe ich mich echt sehr drüber gewundert. Mhm. Aber ich muss sagen, ich liebe diese Frau und dabei bleibe ich auch. Und das Vertrauen hat sie auch in dich, dass sie da keine Gefahr sieht? Nee, das braucht sie nicht. Könntest du dir denn vorstellen, diesen Gruppensex in irgendeiner Weise noch zu steigern? Also, indem vielleicht noch eine Frau dazukommt oder vielleicht noch ein Mann dazukommt? Ja, mit Mann, das ist doch schon ein wenig neugierig, bin ich doch mal drauf geworden. Also könnte auch passieren. Ja. Dass so eine Viererkonstellation dazu, also 2 Jungs und die beiden Mädels. Könnte auch mal passieren. Ja. Ist natürlich schwierig zu finden, ne? Oder? Mhm. Hast du im Bekanntenkreis so Leute, die da offen sind für? Ja, das ist sehr schwierig, habe ich schon festgestellt. Mhm. Ich kann dir jetzt auch keinen herzaubern, Sascha. Ja, aber ich sag mal, die Möglichkeit, vielleicht ergibt sich die mal. Also ich sag mal, Kopf lasse ich da deswegen nicht hängen. Ja, ist klar. Ist das einfach so eine Neugierde, halt in so einer größeren Formation Sex zu machen oder auch die Neugierde, mal so ein bisschen Bi-Erfahrungen zu sammeln? Na, Bi-Erfahrung nicht direkt. Aber so ansatzweise. Jetzt klingelt bei dir das Telefon? Das macht nichts, aber den lasse ich erstmal warten. Aber ich glaube, wir haben auch alles Entscheidende jetzt gesagt. Wann ist denn die nächste Verabredung? Ich denke mal Wochenende wieder. Am Wochenende, am Samstag? Mhm. Um wie viel Uhr? Ich denke mal schon ziemlich früh, das wird so 10 Uhr vormittag sein. 10 Uhr vormittag? Dann macht ihr solche Sachen dann schon? Na, ich denke mal, man setzt sich erstmal einen Augenblick hin, guckt vielleicht Fernsehen, hört ein bisschen Musik. Ja. Und zusammen was essen, ein bisschen was trinken und dann so gegen Nachmittag wird da so ein bisschen was passieren. Also ich wollte gerade sagen, wir denken dann alle an euch und stellen uns das vor, was ihr macht. Mhm. Ich kann nicht an dich denken, weil ich um 10 Uhr vormittags immer schlafe. Ach, vielleicht träumst du ja davon. Ich träume dann von Sascha und seinen beiden Frauen, genau. Und ich bin dann der vierte Mann bei euch im Bunde. Genau, das ist auch eine gute Idee. Keine schlechte Idee. Sascha, viel Spaß. Ja, danke schön. Bis dann, tschüss. Ja, und schönen Tag wünsche ich dir noch. Ja, danke, tschüss. Tschüss. 1 Uhr 34 und 24 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Und 24 Sekunden. Jetzt Radio 1 live und das wird der Fernsehen mit der WDR Live Telefon-Talkshow, Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema: Ich bin süchtig nach oder ich bin verrückt nach. Nach was seid ihr so richtig verrückt, total verrückt? Nach was seid ihr süchtig? Und habt Bock und Lust, mir das zu erzählen. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt bin ich gespannt auf die 19-jährige Sarah. Guten Morgen. Hallo? Hallo, Sarah. Hallo, Domian. Also ich hier muss das nochmal sagen, hier ist die Sarah. Tut mir leid. Ja, sag und es. Und zwar wollte ich sagen, dass ich süchtig nach Käse bin. Nach Käse? Ja. Nach welchem Käse? Nach Holländerkäse. Nach dem mittelalten Holländer. Gouda. Ja, natürlich. Und am liebsten den alten, also den so... Also nicht den ganz alten. Ja, den ganz alten, ja, der krümmelt sogar. Den mittelalten. Oh, der ist so geil. Oh, der ist super geil. Ist das pervers? Was? Ist das sexuell oder wie? Nein, ich finde das einfach nur, weiß ich nicht, ich bin da total verrückt, so wie abgefahren. Wie viel Käse, mittelalten Gouda, isst du denn am Tag? Das kann ich schlecht sagen. Also morgens auf jeden Fall. Eine Scheibe. Ja, weiß ich nicht. Ja, so ein leckeres Brötchen halt mit lecker Käse. Mit lecker Käse. Genau. Wie geht's dann weiter in deinem Käsealltag? Ja, und dann kommt nachmittags, ja, also da meistens dann irgendwie was Überbackenes. Also auf jeden Fall ist da Käse mit drin. Egal. Auch mittelalter Gouda überbacken. Ja, also auf jeden Fall immer Gouda. Also manchmal halt auch Jung, den mag ich doch nicht so gerne, weil... Den mag ich auch nicht so gerne, muss ich sagen. Der ist so ein bisschen pumpig. Ja, der schmeckt nach nix. Ja, der ist doof. Ja. Ich finde den doof. Naja, und ja, dann ne, halt irgendwas mit Käse überbacken und dann abends auf jeden Fall... Lass mich raten, abends gibt's dann nochmal Käse. Achso, weißt du das? Das ist ja richtig gut. Du hast aber ein armes Leben dann so, ne? Immer nur Käse. Also ich finde das gut. Ja? Ist das wirklich jeden Tag so, jetzt im Ernst? Hä? Ist das wirklich jeden Tag so? Ja, auf jeden Fall. Weißt du, meine Mama ist Holländerin und ich liebe Holland. Ich weiß, Frau Antje, deine Mutter ist Frau Antje. Ja, nein. Kennst du die noch aus dem Fernsehen? Ja, natürlich kenne ich. Ich weiß nicht, gibt es die immer noch? Nee, ne? In der Werbung. Da weiß ich nicht mehr. Frau Antje aus Holland war früher immer so die Werbung. Auf jeden Fall weiß ich nicht. Finde ich Holland voll toll und bin da früher halt so mehr oder weniger groß geworden. Und hast du denn auch so Holzschuhe, mit denen du immer so durch die Wohnung rennen läufst, während du Käse isst? Nein, weiß ich nicht. Aber, ja, weiß ich nicht. Und dann halt meine Mama gesagt, jetzt bin ich voll auf meinem Konzept. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wo ich stehen geblieben bin. Wie lange geht denn das schon so mit der Käsefumbie? Nee, Fumbie ja nicht, Käsemann. Von Anfang an, wo ich klein war. Also seit wann ich denken kann... Isst du Käse? Ja. Wahrscheinlich hat deine Mutti dich als Baby schon mit Käse gefüttert. Ich hatte früher eine Milchallergie. Ach. Ja. Das auch noch. Ja, ich konnte keine Milch trinken, weil ich da ganz viele roten Pocken gekriegt habe. Aber du konntest Käse essen. Ja, genauso wie Fett. Fett vertrage ich auch nicht, aber Käse vertrage ich. Bist du dick? So sag ich mal, so mittel, so mollig, sag ich mal. Wie groß, wie schwer? Ich bin 1,65 oder so und ungefähr so 65 Kilo oder so. Na, 67. Ja, also auf jeden Fall habe ich ein bisschen mehr auf der Hüfte. Liegt sich auch im Käse? Mit Sicherheit. Naschst du denn andere Dinge auch noch nebenher? Was nasche ich? Also eigentlich nicht so unbedingt. Vielleicht mal irgendwie, weiß ich nicht, ein Apfel oder so. Nektarine oder keine Ahnung, was also es momentan alles gibt. Süßigkeiten nicht? Ja, Schokolade mag ich nicht so gern. Also manchmal schon, aber... Obwohl die Holländer ja auch tolle Schokolade haben. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Ich bin fla. Oh. Also, Sarah ist verrückt nach Käse, genau. Sagen wir so. Süchtig ist ein bisschen zu hart aufgetragen. Ne? Ja, natürlich. Verrückt nach Käse. Und hast du deine Käsestulle heute Abend hast du wahrscheinlich schon gegessen. Ja, natürlich. Und freust dich jetzt schon tierisch auf das Frühstück. Natürlich. Um wieder eine Scheibe mittelalten Gouda zu essen. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Alles Gute. Danke für deinen Anruf. Ja, super. Tschüss. Ja. Süchtig nach holländischem Käse. Uwe, 35. Hallo. Hallo Uwe. Hallo Domian, auch bei dir ein dickes Lob an deine Sendung. Leider ist immer zu kurz im Fernsehen. Dankeschön. So. Nach was bist du süchtig oder verrückt? Ich bin süchtig nach Milch und Milchprodukte. Da sind wir so ein bisschen im Käse. Ich auch, aber nicht so. Also ich brauche pro Tag 2 Liter Milch. Die trinkst du so weg? Einfach so, ja. Ach. Ohne mit Wimper zu zucken. Und Joghurt? Joghurt, Quark, Buttermilch in allen Variationen. Nun ist es generell. Generell ist es ja gesund, aber ich weiß nicht, ob es in einer solchen großen Menge auch noch gesund ist. Ist ungesund. Ja, ne? Ja. Inwiefern ungesund? Weißt du dann Näheres? Ja, Kalziummangel habe ich. Mangel? Ja. Aber das verstehe ich nicht. Umso mehr du zu dir nimmst, umso mehr baut der Körper ab. Ist das so? Und dann macht sich bei meinen Knochen bemerkbar. Hast du dich ja von einem Arzt, von einem Fachmann mal beraten lassen? Ja. Mhm. war beim Orthopäden, weil ich Bechterew erkrankt bin. Mhm. Und der hat dann festgestellt, dass ich auch Kalziummangel habe. Und daraufhin hat er mich gefragt und jetzt muss ich extra Tabletten nehmen, die halt den Kalzium im Haushalt wieder normalisieren tun. Können die das denn normalisieren, wenn du... Nee, eigentlich nicht. Wäre es vielleicht viel klüger, einfach mal ein bisschen weniger Milch zu trinken? Ja, was willst du machen, wenn du süchtig nach bist? Dann würdest du wirklich sagen, dass es eine Sucht ist? Ja, ja. Was macht denn diese Sucht aus? Schmeckt dir das so gut? Schmeckt gut, ja. Also Vollmilch, nur Vollmilch, 3,8%, ja. Also mal einen Liter Tee trinken wird dich nicht befriedigen? Im Winter, aber so befriedigend, als dass ich sage, nee, muss Milch, der muss heiße Milch sein, im Winter ist heiße Milch. 35 Jahre alt, wie lange bist 38, du? 38. 38. 38 Jahre, wie viele Jahre läuft das jetzt schon so mit der Milch und den Milchprodukten? Seitdem ich auf der Welt bin, kann ich sagen, zu viel Muttermilch schlecht erwischt und seitdem bin ich ja ganz gierig drauf. Mhm. Also wenn das so lange läuft, kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass das organische Schäden... eigentlich nicht. Noch nicht? Ja. Also kann der Darm damit umgehen, mit so viel Eiweiß? Ja, schon. Da keine Probleme. Ich esse auch normale Sachen, aber ich brauche halt meine Milch morgens einen Liter und abends spätestens auch noch mal einen. Trinkst du zum Frühstück einen Liter Milch? Ja. Und isst noch was dazu? Vielleicht ein paar Cornflakes oder Müsli. Ach. Geht aber auch nur in der Schale die Milch und den Liter extra. Also das ist, der Liter muss morgens sein. Mhm. Ja, hast du eigentlich bemerkt, dass du, je älter du geworden bist, noch mehr Milch brauchst? Oder hat sich das irgendwann so eingependelt? Das hat sich jetzt eingependelt mittlerweile. Also 3 Liter wären dir dann doch zu viel? Im Sommer, im Hochsommer kalte Milch, eiskalte Milch, kommen 3 Liter zusammen. Mhm. Dass der Magen das so verkraftet, ne? Ist ja auch ein Ding. Ja, ich esse dafür aber kein Fett. Irgendwelche Fette lassen wir weg. Du hast dich damit so abgefunden und denkst, ich bin 35 Jahre damit alt geworden, du machst das auch weiter. Ja, mir fehlt nichts ansonsten. Ja, aber das würde ich schon sehr ernst nehmen, wenn ein Orthopäde da sagt, dass du unter akutem Kalziummangel leidest. Ich meine, da hört ja irgendwann der Spaß auf, vor allen Dingen, wenn du auch noch diese Erkrankung hast. Ja, aber was willst du machen, wenn du danach süchtig bist? Ich meine, andere rauchen dafür oder trinken vielleicht Alkohol, was noch viel schlimmer ist, bin ich der Meinung. Weiß dein Arzt, dass du so viel Milch trinkst? Ja. Was hat der gesagt? Nichts hat er gesagt. Nicht. Überhaupt nichts. Ja, dann weiß ich ja auch nichts zuzusagen. Aber auf jeden Fall, du hast uns das erzählt, dass du süchtig bist nach Milch und Milchprodukten. Ja. Gibt's alles, ne? Haben wir Pralinen, haben wir heute gehört, Käse, Milch, Pornos, das ist ja wieder eine ganz andere Themenebene. Ja. Okay. Uwe. Alles Gute, dennoch, auf dass es gut geht mit der vielen Milch. Ich bedanke mich. Tschüss. Servus. Simone ist dran und Simone ist 42 Jahre alt. Schönen Guten Morgen, ich bin 42. Ja. Hi. Simone, verrückt nach, süchtig nach? Fang nicht an zu lachen. Süchtig nach einem Mann. Süchtig nach einem Mann? Was ist denn das für ein Mann? Kennst du dich im SM-Bereich was aus? Nee. Ist das ein bekannter Mann? Nein. Im SM, sprich Sadomaso-Bereich, ist er mein Herr. Ja? Ja. Seit 1,5 Jahren. Und es sieht so aus, ich würde für ihn alles machen. Ja? Alles. Ich hätte für ihn sogar gemordet. Oh. Und weißt du, ich schaue dich jetzt an, Domien, dann kann ich mich besser mit dir unterhalten. Das tust du nicht. Ich schaue dich jetzt ja. an, dann kann ich mich besser mit dir unterhalten. Ja. Weißt du, ich bin 1,5 Jahre seine Sklavin. Und darf ich dich dennoch kurz was fragen, damit ich das besser verstehe? Ja. Du bist seit 1,5 Jahren seine Sklavin. Ja. In welchem Verhältnis sonst stehst du zu ihm? Ist es ein Bekannter von dir? Bist du mit ihm sogar zusammen? Irgendwann habe ich ihn mal geliebt, und zwar bis zum Juno. Und also ihr hattet eine Beziehung auch miteinander? Ja, er ist so ein Typ, er sieht das Sexuelle als Sport. Ich hatte mir eigentlich geschworen, mich niemals wieder zu verlieben. Und dann ist es denn doch wieder passiert vor 1,5 Jahren. Wann hast du ihn eigentlich kennengelernt? Vor 1,5 Jahren? Ja. Und am 25.05. letztes Jahr um 12:40 Uhr. Ja, scheiße, dass ich das Datum drin habe. Ich wollte... Wäre vielleicht besser gewesen, wenn das niemals passiert wäre. Was ist da passiert? am Anfang. Das war wunderschön. Der Junge hat einen unglaublichen Charme. Ist schon 4 Jahre älter als ich. Ja. Hm. Und wir waren viel unterwegs, viel spazieren. Dann ist es so, wir waren in Clubs, wir waren auf einschlägigen Parkplätzen, wo er mich hat abpenetrieren lassen. Ja. Und was ist an diesem Datum passiert? Das war das Datum, an dem wir uns kennenlernten. Ach so. Und ich war schon von der Spannung, ich dachte, das ist ganz spektakulär, ist passiert. Im Juni, da war so, bis zu diesem Zeitpunkt war er mein unumstößlicher Herr und Meister. Ich hätte wirklich alles für ihn getan. Im Juni waren wir im Kino, ganz normales Kino. Jetzt in diesem Jahr? Ja. Und wir haben uns einen Film angesehen, reine Nervensache. Und an diesem Tag war links neben uns, neben ihm, ein Platz frei. Daneben eine blonde Dame. Und wenn diese blonde Dame jetzt auch sich diese Sendung ansieht, dann bitte ich sie darum, dass sie mir das nicht nachsieht. Ich kann da wirklich nicht so, das war eher. Was ist denn da passiert mit der Blumen? An diesem Tag, ja, wir sind aus dem Kino raus, die junge Frau hat uns dann angesprochen, ihr wart da auch in dem Film und hat er sich dann er ist einfach weitergegangen, hat mich mitgezogen und weißt du, dann rief sie auf einmal, ey, sie haben doch mein Handy, gib doch mal mein Handy her, das Mobiltelefon, ja. Simone, ich werde jetzt ungeduldig. Was ist mit der Frau passiert? Hat er sich dann an sie rangemacht oder sie an ihn oder was? Entschuldigung, das ist ungeduldig jetzt, sorry. Er hat das Handy genommen, ist abgehauen, hat mich stehen lassen, Personalien informiert, sind aufgenommen worden. Und seitdem hast du ihn nicht mehr gesehen? Doch. Wir sind immer noch zusammen, ich komme nicht von ihm weg. Du bist süchtig nach ihm. Ja. Du bist regelmäßig. Ist er denn mit dieser blonden Frau irgendwie dazu? Ich habe mit dem Handy das immer noch nicht kapiert. Bei besagter, er ist abgehauen. Wie gesagt, das Handy hat ihr hinterher jemand wiedergebracht. Die Bullen haben, Entschuldigung, die Polizei hat meine Personalien. Ja, was ist denn mit der Frau? Hat er irgendwas mit dem mit der Frau? Anzeige erstattet. Ich habe jetzt, ich habe ein Schreiben bekommen. Und, ich verstehe aber die ganze Geschichte nicht, warum du mir die erzählst. Das hat doch mit eurer Beziehung im Prinzip nicht viel zu tun. Doch. Was denn? Jung, sag mir, wie ich das schaffe, von ihm wegzukommen. Hilf mir, ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe schon lange gedacht, Scheiße zu bauen. Ich weiß nicht mehr weiter. Wie oft siehst du diesen Mann? Jeden Tag. Der wohnt aber nicht bei dir in der Wohnung. Nein, Gott sei Dank nicht. Und ich bete zu Gott, dass er sich jetzt diese Sendung nicht anschaut. Simone, warum leidest du so sehr daran, dass du diesen Mann so liebst? Warum? Hat er dir was Übles getan auch? Nein, sieh mal, ich bin 40. Und 92 haben sie mir schon gesagt, junge Frau, Sie haben vielleicht noch 5 Jahre zu leben mit Ihrem Krebs. Ich bin krebskrank, beim Gehörgang, Tumor. Ja. Und ja, ich bin dafür noch ziemlich fit, ja. Der Krebs ist mittlerweile runter bis zu den Lymphknoten, bis kurz davor. Also zum Stehen gekommen, ich habe Robert bekommen. Das Zeug ist mir tierisch auf den Magen gegangen und ich habe über 25 Kilo abgenommen. Ja. Simone, ich habe ein Problem in unserem Gespräch, dass ich dich nicht immer richtig verstehe und ich glaube unsere Zuschauer und Zuhörer auch. Besser so? Versuch mal eine klare Antwort auf eine klare Frage zu geben. Ja. Warum möchtest du von diesem Mann weg? Entschuldigung, weil es nicht gut ist für mein Seelenleben. Was? So, ich gehe dran im Arsch, ich war direkt dran. Moment, welchen Schaden fügt er deinem Seelenleben zu? Er? Der SM-Bereich ist nicht schlecht, nur wenn du 24 Stunden am Tag, Jung, wenn du 24 Stunden am Tag gedemütigt wirst, wenn du 24 Stunden am Tag so behandelt wirst, als wärst du einfach nur Fleisch. Und so behandelt er dich? Ja. Misshandelt er dich auch? Teilweise. Wir waren in einer Buchhandlung, da hat er mir sowas von aus Ohren gehauen, dass ich aus dem Ohr geblutet habe. Also mir scheint diese Sache sehr kompliziert zu sein. Das ist ihr Hoch. Sehr kompliziert. Und ich glaube nicht, dass ich das jetzt mit dir lösen werde können. Deswegen bitte ich dich, dass du jetzt mit meiner Psychologin redest. Ist das in Ordnung? Was ist das für ein Mensch? Das ist ein, ich lege meine Hände ins Feuer für Elke. Und du verbrennst sie nicht? Nein. Die Elke genießt mein hundertprozentiges Vertrauen. Das ist eine ganz tolle Frau und eine ganz tolle Psychologin. Hm. Und du kannst dich ihr anvertrauen. Ich gebe dir mein Wort. Wenn sie nicht okay ist, ja? Bitte? Wenn sie nicht okay ist. Sie ist okay. Sie ist okay. Du kennst das Verfahren. Du legst bitte jetzt mal auf. Nee, ich kenn's eben nicht. Das ist das erste Mal, dass ich bei dir anrufe. Ja. Habe lange überlegt. Ja, du legst dein Telefon auf. Ja. Und die Elke ruft dich gleich sofort an. Und dann könnt ihr miteinander reden. Ja. Liebe Simone, alles Gute und du wirst gleich von uns hören. Hm. Tschüss. Danke, ciao. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Alex. Und Alex ist 20 Jahre alt. Ein Mann, eine Frau? Ein Mann. Ein Mann. Alex nennen sich ja Männer und Frauen. Ich hoffe, dass du mich gut verstehst. Ich rufe nämlich, also ihr habt mich auf dem Handy angerufen. Ja, so doll ist es nicht, aber wir kriegen das schon hin. Gut, okay. Alex, was ist bei dir Sucht oder Verrücktheit? Also meine Sucht ist, dass ich mein ganzes Geld, also mehr wie ich überhaupt ausgeben kann, für Klamotten ausgebe im Monat. Und ich bin in einer betreuten Maßnahme vom Jugendamt, betreut im Wohnen. Mhm. Und habe mein Ausbildungsgeld zur Verfügung, das sind 900 Mark. Und ich gebe jeden Monat, ich kann nichts dafür, also meine Freunde, jeder versucht mir da zu helfen. Und jetzt habe ich auch gerade deine Sendung gesehen, habe gedacht, jetzt rufe ich mal an. Und ich habe 900 Mark im Monat, ich muss das mal kurz schildern, 900 Mark im Monat und gebe halt 600 Mark davon aus für Klamotten. Für Klamotten, für Markenklamotten. Oder ja, also Markenklamotten, ja, Gucci, Prada, je nachdem, was gerade was mir gefällt, was ich unbedingt haben möchte, ich sehe irgendwas in der Vogue. Und das jeden Monat? Jeden Monat. Das ist ja wirklich Wahnsinn, da musst du einen riesen Kleiderschrank haben. Ja gut, das auch. Ich verschenke halt die Klamotten, die das ist halt bei mir, das ist ganz komisch. Ich habe auch später mal Angst, also wenn ich auf mich alleine gestellt bin, dass ich damit gar nicht mal zurechtkomme. Das ist also schon echt gravierend jetzt. Wie lange geht das jetzt so? Seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren? Mhm. Du kannst ja ausrechnen, wie viel Geld du da schon in die Luft geschleudert hast, ne? Klar. Und immer 600 Mark. Fast ich sehe es halt nicht so. Also in die Luft schleudern, ich bräuchte mal vielleicht einen Begriff oder irgendwas, was mir im Gehirn mir sagt, also jetzt ist Stopp, aber das alles bringt nichts. Also ich meine, du hast ja jetzt recht mit deiner Argumentation, wenn du mir sagst, in die Luft geschleudert. Ja, aber für mich ist es halt, dann kaufe ich mir Klamotten und ich fühle mich dann einfach gut, dann geht es mir besser. Ich habe so viele Probleme. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es dir nur kurzfristig besser geht. Weil deine Probleme löst du nicht damit, indem du Klamotten dir kaufst. Dann, klar, das ist eine kurzfristige Betäubung und die Probleme bleiben. Ob du einen schicken Pullover anhast oder nicht. Nee, aber... Welche Probleme hast du denn? Also ich bin im Heim groß geworden. Ich habe ein zerstörtes Familienhaus. Gut, ich weiß nicht. Und auf jeden Fall, ich war halt im Heim und durfte mir da nie irgendwas kaufen. Habe immer Verbote ausgesprochen gekriegt. Und jetzt lebe ich halt mein eigenes Leben zu leben. Ich bin sehr selbstständig im Moment. Ich krieg's einigermaßen hin. Nur also damit komme ich überhaupt nicht klar. Also hast du denn schon mal versucht, dich selbst irgendwie ein bisschen auszutricksen dabei? Inwiefern? Also mir kommt gerade spontan eine Idee, dass du beispielsweise dir regelmäßig von deinem Konto 300 Mark auf ein Sperrkonto buchen lässt, dass du da gar nicht rankommst und du nur 300 Mark zur Verfügung hast. Ich habe auch schon dabei, das ist auch so eine Sache, also wenn ich jetzt 900 Mark im Monat für mich habe und dann meistens, ich komme auch schon ins Minus. Mhm. Also ich habe auch schon bei den diversen Versandhäusern jetzt mal bei Otto was bestellt. Also im Wert bis zu 1000 Mark als Neukunde darf man das bis zu 1000 Mark bestellen. Mhm. Bin da auch jetzt im Moment beim Inkasso-Dienst und es läuft halt alles schon auf dieser Schiene. Wobei ich möchte das so schnell wie möglich halt rumkriegen. Aber ich weiß halt nicht, wie ich das machen soll. Also ich habe eine Betreuerin, die steht mir zur Seite weißt und die hilft mir auch. Die weiß das, die weiß das. Die weiß das, ja. Hast du denn, du kannst dir dann eigentlich sonst doch gar nichts anderes leisten, ne? Weil du keine Kohle hast. Nee, genau. Also ich kann auch nicht in Urlaub fahren. Ich habe so viele Freunde, die fahren in Urlaub, die fahren mit ihrer Mutter weg. Aber bei mir ist es halt so, ich hab eine gute Freundin und also bei meiner Mutter kann ich mich auch nicht melden. Das sind halt alles so Sachen. Und dann kaufe ich mir halt Klamotten, dann geht's mir halt gut, dann fühle ich mich gut, ich fühle mich schön. Es geht dir nicht gut, Alex. Damit geht's nicht. Aber nur kurzfristig. Noch eine, doch, ich bin sicher, deine Probleme lösen sich ja nicht. Du bleibst ja in dieser Sucht. Das beweist das ja schon. Noch eine Frage. Warum meinst du, klappt das nicht mit dieser Idee, dass du 300 Mark immer direkt abbuchen lässt auf ein Konto, das gesperrt ist, vielleicht für die nächsten 2 Jahre? Also, weil die auch von der Bank, die kennen mich mittlerweile schon, dann gehe ich halt öfter hin und das wissen die auch ganz genau, oh, jetzt kommt wieder der Herr Stolz. Ja gut, die geben dir dann eben nichts mehr. Du kriegst dann 300 Mark im Monat und mehr nicht. Mehr hast du nicht zur Verfügung. Nee, ich krieg meine 900 Mark und gebe das alles aus. Nein, du verstehst mich nicht. Du könntest die Bank beauftragen. Von deinen 900 Mark, ne? 300 Mark, sagen wir mal, oder 400 Mark auf ein Sperrkonto zu überweisen. Dass die Bank das immer macht für dich. Und du kommst die nächsten 2 Jahre da gar nicht ran. Das hast du, dann hast du in 2 Jahren schön was angespart und du hast einfach jeden Monat nicht so viel Geld zur Verfügung. Hast du verstanden, wie ich meine? Ja, klar. Aber das geht nicht. Warum also geht das kann nicht? Ich mit mir selber nicht ausmachen. Weil in 2 Jahren erstens, ich möchte noch in 2 Jahren mal nach Köln ziehen, weil ich da unbedingt hin möchte jetzt, auch weil mit meinem Schulsein und so. Und das ist halt, und ich möchte auch nicht mehr, ich ziehe jetzt eh demnächst, möchte ich halt umziehen. Und wenn ich jetzt hier auf der Bank, das funktioniert. Ja, aber du hast ja so auch keine Kohle. So hättest du in 2 Jahren dann Geld. Okay, ich mag schon, das willst du nicht. Ich glaube auch, dass man das Problem bei dir vielleicht so gar nicht löst. Du hast jetzt ein paar Mal schon angedeutet, dass du eigentlich Probleme hast und dich sehr unwohl fühlst und du mit deinem Leben auch nicht so richtig zurande kommst. Mhm. Vielleicht sollte man es von der, das Pferd von der Seite aufzäumen, dass du versuchst einfach mehr mit deinem Leben klarzukommen. Ja, wie, wo fange ich an? Domian, sagt mir das. Indem du, wenn, du hast eine Betreuerin, sagst du, ne, mit der du nicht klarkommst. Ja. Bitte diese... Oh, das läuft auch in einem halben Jahr aus und dann stehe ich halt da auf dem Punkt, wo ich nicht mehr weiter weiß. Ja, aber es gibt aber auch für Alex die Möglichkeit, zu einem Psychotherapeuten zu gehen, eine Psychotherapie zu machen. Ja, klar, das habe ich auch schon hinter mir. Gut, ich war schon bei Psychologen und das bringt, bis man zu dem Vertrauen zu den Menschen findet und es ist halt alles... Ich sehe, also ich denke über alles nach und über solche Sachen. Das sind halt auch nochmal Menschen, denen kann man halt nicht einfach so direkt alles erzählen. Ich meine, das... Nee, den kannst du nicht direkt alles erzählen. Klar. Du musst auch den Menschen suchen, dem du vertraust. Du hast mich ja zum Beispiel jetzt auch hier angerufen. Und wenn du jemanden gefunden hast, das ist natürlich schwierig, da gebe ich dir recht. Dann besteht die Möglichkeit, dass du dich mit dem aber beschäftigen kannst und lange beschäftigen kannst und auch an deinen Problemen arbeiten kannst. Und das ist eben nicht damit getan, wenn du da nur 1-2 Mal hingehst, sondern vielleicht über 2-3 Jahre, einmal in der Woche sogar. Das ist ein mühsamer, langer Prozess. Du kriegst dein Leben und deine Probleme nicht in den Griff, wenn du immer neue Klamotten kaufst, Junge. Ist ja klar, ne? Und ich habe gerade schon gehört, du hast ja auch Pläne. Du willst umziehen, du willst nach Köln. So kriegst du das alles nicht geregelt. Du hast ja gar keine Kohle, um dir was aufzubauen. Das ist das Problem. Mhm. Aber ich kriege das so nicht hin. Also jeder versucht mir halt irgendwie schon zu helfen. Gut, mit Androhungen jetzt, das bringt im Endeffekt nee, auch... Nee, du darfst aber nicht alles wegwischen. Ich habe den Eindruck, man kann dir auch vorschlagen, was man will. Du wischst es alles weg. So gibt es auch keine Problemlösung. Ja, klar. Ich würde halt gerne anfangen. Also ich möchte ja was dafür tun, aber es funktioniert wirklich nicht. Dann sehe ich irgendwas, dann muss ich mir das direkt kaufen. Und auch wenn ich im Minus bin, wenn ich weiß, ich muss meinen Strom bezahlen, dann bezahle ich den lieber nicht. Ich bin hundertprozentig sicher, dass es für dieses Problem, was du hast, auch eine Lösung gibt. Du musst nur bereit sein, diese Lösung zu suchen. Jetzt ist die Sendung gleich zu Ende, du hörst die Musik, ne? Ja, klar. Alex, darf ich dich auch nochmal an meine Psychologin verweisen? Nur rein tippmäßig. Ich merke schon, dass du da sagst, nee, will ich nicht. Die will ich nee, nicht. Nee, Quatsch. Die wird dich nicht bequatschen. Es geht nur um ein paar Tipps vielleicht, wie du es eventuell einfädeln könntest. Ja. Ja? Gut, okay. Also Elke ruft dich an. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht. Danke, dir auch. Tschüss, Alex. Ja, ciao. So, meine Lieben, das war unsere Sendung. Ich bin süchtig nach, ich bin verrückt nach. In der Technik war Markus Liebetanz. 1 Live Domian ist morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live und wieder Fernsehen. Und morgen unterhalten wir uns über jedes Thema, das euch interessiert. Also ihr könnt mich ganz einfach anrufen und wir plaudern hier oder reden ernsthaft miteinander. Ich wünsche euch eine sehr schöne gute Nacht und sage bye bye. Bis morgen.